Sehr geehrte Festversammlung, aber ich werde ja wohl jetzt sagen müssen nach dieser wunderbaren Einführung, sehr geehrtes Workshop, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich danke den Veranstaltern dieser Tagung zu Ehren Theodor W. Adornos für die Ehre, die mir ihre Einladung bedeutet, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich tue es umso lieber, als das Andenken des einmal von dieser Universität Vertriebenen, des großen Aufklärers und Philosophen auf eine besondere, dem Geehrten angemessenere Weise gefeiert werden soll, als es der kulturelle Usus der Jubelfeiern heute vorschreibt. Dem sich nicht gefügt und eine Arbeitstagung statt einer Jubelfeier anberaumt zu haben, zeugt von besonnenerer Einstellung zu dem, dessen eigentlich gedacht sein soll, der philosophischen Leistung des zu Feiernden und der Bedeutung und nachwirkenden Kraft seines geistigen Erbes. Ich darf das, und damit ergänze ich einiges von dem, was bereits gesagt worden ist, von den Kollegen, ich darf das mit den schönen und treffenden Worten ausdrücken, die Lothar Bayer bei ähnlicher Gelegenheit fand. Auffallend, sagt er, wie problemlos und fast schon automatisch wir heute von Erbe, Hinterlassenschaften, Traditionen sprechen können. Die geistige Landschaft, in der heute kulturelle Erbschaften angetreten werden, hat sich gründlich verändert. Die Kunst des Erbens hat einer Kultur des Erbens Platz gemacht, die weithin in dem Betrieb aufgeht, der sich durch ein ununterbrochenes Erben und Gedenken in Gang hält. Wenn man nur einen ordentlichen Kalender besitzt, in dem die Festveranstaltungen und sämtliche jubiläumsfähigen Daten eingetragen sind, dann kann auf den Tag genau vorausgesagt werden, zu welchen bedeutenden Ereignissen sich das Kulturleben aufraffen wird. Unter diesen Bedingungen wandelt sich auch die Bedeutung des Erbvorganges. Die Frage, was der Erbe denn mit dem anfangen kann und soll, was ihm dazugefallen ist und zugedacht war. Diese Frage kommt gar nicht mehr auf. Es kommt mir vor, schließt Bayer seine Betrachtung, als besäße das geräumige Haus der gegenwärtigen Kultur, ich füge hinzu, eine Art Ausstellungshalle für Kulturgüter, nur einen sehr kleinen Ausgang in Richtung auf Gegenwart und überhaupt keinen in Richtung Zukunft. Und als stünde es vor allem für Lieferungen aus der Vergangenheit offen. Nun, soweit Bayer. Nun, die Initiatoren dieser Veranstaltung, so scheint es mir, haben sich diesen kleinen Ausweg aus dem Kulturlabyrinth zu finden gewusst und den Kulturbetrieb des Erbens ein ganzes Stück der von ihm beschlagnahmten Kunst und Moralität des Erbens wieder entrissen. Eingedenken, meine Damen und Herren, der heute Denkenden in den Stand des Denkens, auf dem Adornos Philosophie und Theorie das Denken gebracht hat. Ungeschminkte Vergegenwärtigung dieses Standes und die Bemühung, auf ihm weiterzudenken, Fortsetzen theoretischer und geistiger Arbeit auf ihm, darin strebt diese Gedenkveranstaltung von einer kulturroutinierten sich zu unterscheiden. Zu differieren neben vielen kultur- und geistrelevanten Aspekten, gerade auch in dem des Verhältnisses von philosophisch-kritischem Denken zur Tradition, da es sich diesem Denken als ein durch und durch dialektisches erweist. Und eben dies zeigt die Stellung Adornos zur Metaphysik. Ein Kulturkonstitutivum par excellence, zur Metaphysik, mit der er im Schlusswort seines philosophischen Hauptwerkes das kritische Denken sich zu solidarisieren auffordert, für die er einzustehen fordert, in dem historischen Augenblick, da sie, die Metaphysik, stürzte und am tiefsten gefallen ist und in dem sie, wie Walter Benjamin von der Theologie sagte, klein und hässlich geworden ist und nicht mehr sich darf sehen lassen. Gestatten Sie mir, diese Stellung Adornos des negativen Dialektikers zur Metaphysik in meinem Beitrag etwas zu vergegenwärtigen und zu versuchen, vielleicht einige der ärgsten Missverständnisse von ihr abzuhalten. Eine eingehende Interpretation dieses zentralen Lehrstücks Adornoscher kritischer Philosophie und ein vertieftes Verständnis des gesamten Komplexes metaphysischer Erfahrung in der Konzeption Adornos ermöglichen inzwischen die sorgfältig erarbeiteten und eingehend kommentierten Nachlasseditionen, insbesondere der Adornoschen Vortragstexte, Vorlesungstexte, die in teilweise direktem Zusammenhang mit der Entstehung des philosophischen Hauptwerks Adornos entstanden. Editionen, die Rolf Tiedemann mit der gewohnten kritisch-philologischen Treue besorgte und die dem vorläufigen Abschluss seiner dem Werk Adornos gewidmeten außergewöhnlich fruchtbaren Editionsarbeit bildete. Eine Arbeit, von der man gewünscht hätte, dass sie noch länger in den Händen dieses behutsamsten und sorglichsten Pflegers und Beerbers einer großen geistigen Hinterlassenschaft verblieben wäre. Leider können wir Rolf Tiedemann heute hier nicht persönlich begrüßen und können nur in absentia ihm unsere Wünsche, unsere Grüße und dieses im tiefsten Respekt vor seiner überwältigenden editorischen und philosophisch-kritischen Arbeit aussprechen und gedenken. Das an der Aufforderung Adornos zur Solidarisierung mit Metaphysik zunächst wohl befremdlichste, meine Damen und Herren, ist der Anti-Nietzsche-Gestus, die deutliche Wendung gegen den vehementesten neuzeitlichen Antimetaphysiker und dessen Maxime, die er von dem Gnostiker Zarathustra verkünden lässt, dass man das, was fällt, auch noch stoßen solle. Denn was fällt, was stürzt, falle aus Schwäche. Und die Schwäche stützen zu wollen, verkennt ganz und gar, dass ihr dadurch geholfen würde. Sagt doch das Schwache von sich aus, dass es vergeht, untergeht, ähnlich unmittelbar wie das Weh spricht, vergeh. Dieser sich selbst denunzierenden Natur der Schwäche werde gerade und nur dadurch geholfen, dass man das Schwachwerden beschleunigt und dem Fallenden, Wankenden den Stoß gibt, der es vollends zu Fall bringt, zum Sturz, der es nicht mehr aufstehen lässt. Gemeint war von Nietzsche jene Schwäche, jenes Elend, das in der Nihilität der Metaphysik und Religion der Sklaven und Miserablen, das also in dem Nihilismus des Christentums bestehe, dem also der Schwäche und Nichtigkeit umlügt zur Stärke, mit der dann die Stärke, die eigentliche Stärke, nämlich die Daseinstüchtigkeit und Diesseitsbejahung besiegt werden soll. Dieser christliche, idealistische, demokratische und soziale Nihilismus soll überwunden werden, wenn Nietzsche fordert, dass der Schwäche, dem was fällt, also der Dekadenz, dem Verfall, der Stoß gegeben werde. Und von dieser Überwindung sagt Adorno, dass sie wie jede Art solcher Überwindung des schwachen Nichtigen durch Stärke und Brutalität mehr stets dem Überwinder zugutekommt als dem zu Überwindenden. Dass Dekadenz und kulturkritische Tabula rasa machen, gerade auch der gnadenlosen, schonungslosen Aufklärung, dass die vorgeblich echte und wahre Natürlichkeit des Denkens und die Reinheit der Sitten herzustellen meint, eben dieses inauguriert mit dem Zerbrechen des fragilen Geistes die Barbarei und erneuert sie. Daher Solidarisierung mit dem fragilen Geist, auch dem der subtilen Metaphysik, die freilich durch die eigene Hybris, die Vergötzung des fragilen Geistes zum Heiligen und zum absoluten Geist, ihre Fehlbarkeit im Verlauf der eigenen Geschichte eingestehen und in der Gestalt ihrer Kritik, Selbstkritik der reinen Vernunft, an sich erfahren lernen musste. Und gerade an diesem historischen Punkt ihrer kritischen Selbsterkenntnis, der ihr die Chance lässt, aus ihrer Nihilität, dem realen Nichtsein oder der Unwirklichkeit des Geistes, der reinen ätherischen Vernunft als dem Potenzial ihrer möglichen Aktualisierung, als Intelligibilität, also des Real- oder an sich Seins des fragilen Geistes, den Zustand des ganz anderen, des Andersseins als alles Seiende ist, absehbar zu machen. An diesem Wendepunkt des hybrid gewordenen topischen Geistes zum utopischen, also dem realer Möglichkeit, ist Solidarität mit Metaphysik als Belehrter und Kritischer geboten. Doch braucht es noch einer zweiten gegenstrebigen Wendung, auf die ich zu sprechen kommen werde, um dieser Solidarisierung den entscheidenden, über ihre Rettung entscheidenden Nachdruck zu verleihen. Jedenfalls geht es aber bei alledem hier nicht um Restauration der Metaphysik, sondern im Gegenteil um Verhinderung alles dessen in ihr, was sie zur Restauration und schon zur Instauration, nämlich der Befestigung und Erneuerung einer Herrschaft des Geistes im ordophilosophischen oder religiös-hieratischen Sinne, je befähigt hat. Um Veränderung also geht es, jener Identifizierung von Geist und Sein, von Idee und Begriff mit dem Wirklichen, in welcher der Geist den Primat über Seiende ausübt, anstatt im Ernst mit ihm sich zu versöhnen. Diese wahrhafte Ausgleichung, zum Unterschied von der Zwangsidentifizierung, Adequatio intellectus, ad rem, ist zwar das Versprechen der Metaphysik, und darin besteht ihre Größe. Jedoch versagt sie die Erfüllung dieses Versprechens oder schlimmer. Sie hintertreibt sie, vor allem dadurch, dass sie Erfüllung vorspiegelt. Durch ihre Blendwerke, die Blendwerke, wie Kant sie nannte, reiner Vernunft, reiner Rationalität. Gerade der große Kant aber spricht deswegen nicht das absolute Verdikt über die Metaphysik als eine zu zermalmende dogmatische. Vielmehr nimmt er sie beim Wort ihres Versprechens und dessen, was sie verspricht, nämlich ein Reich der Freiheit, den ewigen Sabbat, einen integralen menschlichen Menschen oder die in Adornoscher Terminologie nicht identische Identität, als die ganz andere, als es die identische heteronom identifizierende ist. Und er zeigt in der historisch-gesellschaftlichen Konstellation, in welcher diese Selbstkritik der Metaphysik erfolgt, das und wie jenes Versprechen der Metaphysik einer künftigen, wie Kant sagt, die aus der Kritik der Dogmatischen hervorgeht, zu halten und zu erfüllen möglich ist. Der Blick auf diese historisch-soziale Konstellation ist dabei von eminenter Wichtigkeit. Zum einen, um überhaupt verstehen, ermessen zu können, dass Metaphysik in einem Stande von Hybris und Dogmatik bestehen kann. Zum anderen, dass die konstitutiven und konditionellen Elemente dieses Standes metaphysischen Geistes in bewussten, denkend durchdrungenen oder unbewussten, dem dogmatischen Denken entzogenen, ihm verborgenen Relationen stehen können. Struktural-statischen Relationen und prozesshaft-dynamischen Relationen, die jeweils zu statuieren erlauben, ob absolute Negativität solcher geistigen Formationen wie der metaphysischen statt hat, ob bestimmte Negativität oder ob absolute oder eingeschränkte Positivität, kurz, ob metaphysisches Denken a limine ideologisch ist oder ideologisch bloß im Sinne des Ausdruckes von objektivem Schein, wozu auch der ästhetische und der utopische Vorschein rechnet. Also als eine geistige Gestalt der Wahrheit in ihrer historisch limitierenden, bornierenden und daher auch historisch zu behebenden Unwahrheit, konstellativ figurierend. Sozusagen in jener Helle und Klartee aufklärenden Lichts und Glanzes, welches sein obskurierendes, blendwerkartiges, phantasmagorisches Licht ausblendete und sogar verlor. Dies erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, an dem Paradigma der Komplementaritätskonstellation des metaphysischen Denkens oder der metaphysischen Erfahrung, wie Adorno vorzugsweise und ganz dezidiert formuliert, metaphysische Erfahrung, in den Grundzügen zu verdeutlichen. Eingangs, ganz formelhaft gesagt, Physik provoziert Metaphysik, physiologisches Denken provoziert metaphysisch-spekulatives Denken. Diese heische Struktur in den Komplementaritätsphänomen ist ausgedrückt bereits in der kantischen anthropologischen Bestimmung des Menschen als eines metaphysisch bedürftigen Wesens. Der Begriff der Bedürftigkeit, so zeigt sich, gibt den fundamentalen Schematismus her für die Komplementaritätsrelation zwischen Physik und Metaphysik, zwischen Natur und Freiheit, Materie und Geist. Bedürftigkeit als Konstituenz der Condition humaine, der Conditio humana selber, bedeutet negativ, im Sinne nämlich der Kategorie der Negation, Ausdruck der Mangelhaftigkeit, Defizienz als negative oder limitative Qualität. Der Mensch ist essentiell ein Mängelwesen, so lautet der Lehrsatz. Seine Bedürftigkeit ist Attribut. Da dies Mängelwesen nun aber trotz seiner attributiven Defizienz dennoch lebt und am Leben sich für eine bestimmte Dauer am Sein erhält, im Sein erhält, bedeutet Bedürftigkeit positiv, dass dem Bedürfnis komplementär seine mögliche und eventuell wirkliche Erfüllung gewissermaßen zugemessen ist. Der Mangel, die Bedürfnisse sind kompensierbar. Der Mensch ist das Mängelwesen mit der Disposition, den Mangel zu kompensieren. So der bekannte, durchaus an Kant orientierte Satz der philosophischen Anthropologie eines Gehlen. Die Komplementarität von Physik, Physiologie, Biologie einerseits und Metaphysik, Metabiologie, die sozusagen die Sinnbedürftigkeit, den Sinnmangel des Lebens kompensieren soll, tritt in Beweisfunktion, findet logische, rationale Bekräftigung, damit aber zugleich Schwächung, ja Nihilation des durchs logische Prinzip, den geistigen Primat des Identitäts- und Subsumptionsprinzips erhärteten, des Metaphysikum der intelligiblen Sache selbst. Die argumentative Bekräftigung des komplementären Bedürftigkeitsphänomens besteht darin, dass sie den Beweis der Existenz, ja der Notwendigkeit des Bestehens, des im Mangel Vermissten erbracht sieht. Sie nutzt das Quid pro Quo von Wunsch und Erwünschtem, von Sehnsucht und dem in der Sehnsucht Ersehnten, von Bedürfnis und Bedarf, von Scheinen und Sein, indem sie der Intentio, das Intendierte, dem Desiderium, das Desiderat, unterschiebt. Indem sie also die Relation der komplementären Relata umkehrt und vom Begehrten, Ersehnten, Gewünschten auf die Notwendigkeit, den Notcharakter des Mangelseins schließt. Wenn es das im Bedürfnis zu dessen Befriedigung und Erfüllung gewünschte, gebrauchte, erheischte nicht gäbe, gäbe es auch das Bedürfnis danach nicht. Nun ist aber der Mensch ein solches bedürftiges Wesen, folglich existiert, wessen das Bedürfnis bedarf, da es im Mangel vermisste, in der Sehnsucht ersehnte. So der Erweis der Metaphysika aus den Physika, der essentiellen Qualitativen von Bedürftigkeit aus den obersten Metaphysika. Einerseits also aus der Notwendigkeit, dem Nötigenden der Mangelexistenz des menschlichen Wesens, andererseits aus dem Notwendigen, des apodiktisch notwendigen Seins, der wirklichen, wahrhaften Existenz des Absoluten, des obersten Realen, also des Göttlichen selber. Es ist der Beweis der Notwendigkeit der Metaphysika im Plural, also der Eschata, der höchsten Dinge, der letzten Dinge, der äußersten Dinge, und der Metaphysika im Singular, also der Unverzichtbarkeit des metaphysischen Denkens und der metaphysischen Erfahrung als unaufgehbare Erkenntnisart, der Beweis, wie einerseits rationale Metaphysik und Theologie ihn führen, der Beweis aus der elementaren Bedürftigkeit, Hinfälligkeit des Menschen, seines Minderseins, der Existenzialität, das heißt aus der konstanten Fundamentallage seiner Existenz in der Gestalt permanenten Hungers nach Essenz, eines Daseins als beständigen Hungerns nach Sein, wie die berühmte Schellingsche Formulierung lautet. Aber vergessen Sie nicht, auch des Hungers der Ohnmacht nach Macht. Dieser Beweis aber steht und fällt, meine Damen und Herren, mit der Konstanz der unirritierten, unalterierten Substantialität und Persistenz der Condition humaine, der Conditio humana selber. Ist sie tatsächlich die ewige, überzeitliche, geschichtsenthobene Konstitution und Kondition? Wenn ja, ist dogmatische Metaphysik, ist Theologie als Lehre vom Ewigen in dessen freilich paradoxaler Inkompatibilität mit dem Zeitlichen unangreifbar, jedenfalls in dem Sinne unkritisierbar, wie Mathematik die widerspruchsresistente tautologische Mathematik es ist und die Moral und die Mori Mathematico demonstriert, der Metaphysik Spinozas. Es zeigt, wenn nein, wird die Frage unabweisbar, wie an Metaphysik und metaphysischer Erfahrung festgehalten werden kann, obgleich ihr rational- und theologisch-dogmatischer Charakter erschüttert ist, der Kritik als brüchig sich erwies. Und genau das ist die Frage, die Adornos Stellung zur Metaphysik bestimmt. Diese Frage wird im Blick auf die Konstellativität von Ewigkeit und Zeitlichkeit, von Geist und Materie, von deren Inkompatibilität oder wie immer residualen Kompatibilität, also ihrer wie immer geachteten Vermittlung oder der Alteration des einen Relates durch das andere bestimmt. In der strengen und metaphysisch wie physisch-historisch gleicherweise interessierten Fassung, wie sie die tatsächliche Alternation metaphysischen Denkens und des in ihm erfahrenen und begriffenen Metaphysischen durch Temporalität, Historizität, also die konkrete Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit, das heißt die reale Geschichte und Naturgeschichte selber, vorschreibt. Und wie andererseits die Irritation und Alteration des Physischen und Historischen durchs Metaphysische, die Ideen und das, was diese ausdrücken und wozu sie das Historische und konkret Wirkliche teleologisch und praktisch hinnötigen. Diese Alternationen werden gleichsam ablesbar an der historischen Konstellation von Physik, Natur und Geschichte, einerseits mit Metaphysik und den Gegenständen des obersten Interesses der Menschheit, die als solche durch eben diese höchsten Gegenstände definiert ist. In der jüngeren und jüngsten Naturgeschichte der Gesellschaft, an der wachsenden Disproportion im Verhältnis der Relata, der bestimmenden Elemente, also der Konstellation, also namentlich des Übergewichts, der Dominanz, jetzt nicht mehr des Geistigen übers Physische, der metaphysischen Eschata über die physischen Kontingenzen, sondern umgekehrt der dezidiertesten Materialität, Physizität übers Geistige und die Metaphysika. Es ist die mit der Frage nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit metaphysischer Erfahrung heute aufs engste verbundene These, heute, das heißt nach den finalen kulturellen Katastrophen der Moderne. Die äußerste war Auschwitz, so Adorno, unwiederholbar bleiben muss bei Strafe unwiderruflichen Untergangs der Menschheit in deren Möglichkeit und Wirklichkeit selber. Die also mit dieser Frage aufs allerengste zusammenhängende These von der vollständigen Wende in der Bedeutung und Authentizität der Substantialität der Metaphysik, die in der Epoche des jüngst Vergangenen, in Klammern, die sich selber apologetisch Moderne nennt, eintrat. Das jüngst Vergangene aber ist gekennzeichnet durch die zerstörte Gegenwart und die vorenthaltene, geraubte Zukunft aller, der in dieser Epoche von den mächtigen Gruppen der Herrschaft über Natur und Menschen beherrschten. Von den unerledigten Ansprüchen dieser Beschädigten, dieses ganzen beschädigten vergangenen und jüngst vergangenen Lebens selber. Den Ansprüchen auf die verweigerte, die blockierte, die lädierte, soweit sie überhaupt realisiert war, Humanität, die lädierte Humanität, auf die substanzielle Freiheit, auf die gerecht eingerichtete, die gerichtete Welt, das richtige Leben. Diese Ansprüche waren von der Metaphysik vertreten, verbürgt in ihren Ideen ob in der philosophischen Gestalt des in diesen Ideen Intendierten, also der Wahrheit, des Göttlichen, der Freiheit, ob in der theologischen Gestalt des in ihnen Symbolisierten, also Gottes, der universellen Pax Divina, der vollendeten Restitutio, alles Gebrochenen und Verletzten in Integrum, also der Messianität. Aber in dieser Bürgschaft, dieser Repräsentativität der rationalen Ideen und der theologischen Symbole ist Metaphysik von Grund auf erschüttert. Und eben dies korrumpiert, ja, verunmöglicht metaphysische Erfahrung sozusagen alimine. Nur es muss bedacht werden, der Limes ist der Terminus der Nihilation des von der Grenze limitierten Diesseitigen und der Position des von ihr limitierten Jenseitigen. Das heißt, metaphysische Erfahrung im positiven, uneingeschränkten Sinn ist in diesem Sinne tatsächlich unmöglich geworden. Nicht aber im limitierten negativen Sinn. So Adorno. Metaphysische Erfahrung blieb möglich einzig als negative. Darin, das heißt in dieser Begründung, aus diesem Grund einer Möglichkeit metaphysischer Erfahrung und Erkenntnis als negative, darin ist Adornos eigene Philosophie negative. Sie kennen die Namen, negative Dialektik, Titel seines Hauptwerks, kritische negativ-philosophische Theorie der Gesellschaft, negative kritische Geschichtsphilosophie und Naturphilosophie, ist seine Ethik eine der Minima Moralia, das heißt kleinster Stücke der Moralität, gleichsam der in den zerbrochenen Sphären der Schöpfung, da macht er eine Anleihe bei der großen lurianischen Kabbala, also in den zerbrochenen Sphären der Schöpfung glimmenden Funken messianischen Feuers, das ganz erst zu entfachen wäre, zum alles und sich selbst durchleuchtenden und erhellenden Licht der Aufklärung. Der Aufklärung in deren höchstem Sinne. In diesem Sinne schließen sich also Aufklärung und Mystik, wie Rolf Tiedemann jüngst formulierte, absolut nicht aus. Im Gegenteil, sie fordern sich. Was sind nun, meine Damen und Herren, charakteristische Exempla, Paradigmen negativer Metaphysik? Solche kanonischen Belege, Adorno spricht von einem Kanon negativer metaphysischer Erfahrung. Wie also sind solche kanonischen Belege, die das Postulat adornoscher Philosophie nicht nur verstehen, sondern stützen, dem Denken zwingend und verbindlich machen, das Postulat also mit Metaphysik gerade in ihrem niedersten, erniedrigsten Stande sich zu solidarisieren. Metaphysik, formuliert er an einer Stelle, ist in ihren Gegenpol übergegangen. So formuliert Adorno den historisch-prozessualen Vorgang, in welchem die Konstellation, in der das geistige kulturelle Element und das physisch-materielle des produktiven und reproduktiven Lebens der Gesellschaft zueinander standen, sich verschob. Also die Gravitation des Physischen zum Metaphysischen, welches die Kehrseite der Attraktion des Geistes ist, hat sich in dem Sinne epochal gewendet. Und damit spreche ich von der zweiten Wende, die hier eintreten musste, dass das Metaphysische ins Gravitationsfeld des Physischen, und zwar von dessen niedersten, pedestersten, barbarischen Potenzen geriet, in seinem Gegenpol sozusagen verschwand. Dieses Hineingezogenwerden, dieses Aufgehen des Metaphysischen im Physischen, der Gestalt, dass von ihm nichts mehr blieb, bis auf seinen armseligen Rückstand, den Abraum, die Trümmerbrocken und die Sinntrümmer, die nun die traurigen, trostlosen Figuren stellen, die der negative Metaphysiker als Bilder des Absurden, des Sinnlosen, des Sinnverlassenen oder als das Patchwork, den Flickenteppich aus Sinnresten, kulturellen Sinnresten, bereitete, hinterließ das Trümmerfeld, das der Absturz der Metaphysik, der Spätkultur bereitete. Ist aber der metaphysisch Denkende derjenige, der nicht anders kann, als sich anzustrengen, das, was ist, auch zu begreifen und nicht bloß zu konstatieren, hinzunehmen als das, was der Fall ist, das heißt, den Sinn oder überhaupt einen Sinn in ihnen zu entdecken, von dem er also überzeugt ist, dass dieser Sinn in dem, was ist, gegeben, vorgegeben ist, und läge er darin auch immer verborgen, und noch dies Verborgensein des Sinns ist dem metaphysisch Denkenden mitnichten sogleich identisch mit seiner Abwesenheit und damit der Delegitimierung der Metaphysik selber, als der Sinngarantin, die sie gar nicht ist. Es ist ihm vielmehr die Aufforderung, das Verborgene aufzusuchen durch Deutung des Seienden, das den Sinn so in sich verstecke, wie die Lösung des Rätsels in einem Rätselbild versteckt ist. Oder durch Konstruktion der scheinbar sinnlosen, seienden Elemente, also jene Synthesis des Heterogenen, aus der die homogene, harmonische Fügung resultiere. Der metaphysisch Denkende wird dann erst die Metaphysik als illegitim, als Täuscherin über Sinn und Wahrheit des Seienden erkennen können, wenn der Zustand des Seienden zwingend von sich aus besagt, dass er sinnlos, dass also kein Sinn in ihm ist, auch nicht ein Verborgener, dass also noch Deutung und Konstruktion des Sinns sich als reine Sinnmacherei, als verwerfliche Substituierung eines Sinnes dem Sinnlosen, ganz arbiträre, ja vielleicht gewollt böse Sinngebung des Sinnlosen ist, in diesem Fall als eine satanische Machination im gnostischen Sinne erweisen. Zu diesem oder einem ähnlichen Verdikt über Metaphysik muss der metaphysisch Denkende genau dann gelangen, wenn die Erfahrung seines Denkens, wenn metaphysische Erfahrung die des Nihil Metaphysicum, der Absurdität des Negativen in seiner sich manifestierenden eigenen aktiven Gestalt eben als negative metaphysische Erfahrung sensu stricto sich erweist. Entscheidend, meine Damen und Herren, ist an dieser Stelle, dass sie als solche sich erweist. Das heißt, dass sie als Nichtige vom Subjekt nicht bloß beurteilt und bewertet wird. Solche Urteile sind in der Regel präjudizielle im fatalen Sinne, sondern dass das Erfahrene selbst sich als Negatives manifestiert. Und genau in diesem Sinn wird negative metaphysische Erfahrung gemacht. Ist es möglich, negative metaphysische Erfahrung zu machen? Das heißt, das Nihil in dieser Negativität ist gar nicht nur nichts, sondern auch etwas. Die Sinnlosigkeit in materieller Gestalt. So im Grauen und Schrecken der Höllenwelt, in der die Welt in einer Art von immanentem Selbstzerstörungsprozess geworden ist. So in der Gestalt der Lagerwelt, der Welt der Vernichtungslager, in welcher die Nihilation rationell und technisch wohlkalkuliert, exekutiert wird, wie es das grässlichste Paradigma der Nihilation, der deutsche Judenmord, der Massenmord an den deutschen Juden und europäischen Juden in jenen Vernichtungslagern ad oculos demonstriert. Also den Augen, die davor lieber sich schließen, als dass das Monstrierte scharf angeblickt werden soll durch sie. In eigentümlichem Kontrast mit der aufgeklärten Auffassung von der größeren Authentizität des empirischen Erkennens als des reinen Rationalen, möglichst a priorisch garantierten. Der seltsame Widerstand dagegen bei der Selbstaufklärung der Kultur über sich selbst, namentlich in ihrer jüngsten Geschichte, durch die Sinne sich belehren zu lassen, das uralte idealistische Misstrauen gegen Sinnfälligkeit zeigt sich noch in der jüngsten Epoche nur als der umgekehrte Ausdruck des Sinnvertrauens und der Glaubensgier, die sonst gerade dem Aberglauben nachgesagt wird. Ist der umgekehrte Ausdruck der Unfähigkeit des Subjekts, das Sinnlose, die Abwesenheit von Sinn, auch nur konstatieren zu können oder zu wollen, weil die unabweisliche Erfahrung des Sinnlosen, die bloße empirische, sinnlich unabweisbare Konstatierung der Sinnlosigkeit bereits als Zustimmung zum Negativen im Sinne des Nihilistischen Zerstörenden und damit als Verrat am Positiven, an der Sinnerfülltheit der Welt und des Daseins empfunden und geächtet wird. Eben dies hat Adorno als einen der niederschmetterndsten Befunde negativ-metaphysischer Erfahrung bezeichnet. Und gerade aber an diesem Befund, das positive Negative des Negativismus, schlagend demonstrieren können. Es bleibt nicht aus, das ominöse Positive, zu dem bereits das fehlende Bekenntnis bei Herrn Kästner angemahnt wurde. Dass etwas nämlich, dass das Nichtseiende auch ist, jene Defizienz nämlich, die die Signatur der Elends- und Mängelzustände in den bestehenden Verhältnissen bilden, die etwas wie die Zellen positiver Kraft sind und als solche die Potenziale ausmachen, welche jene Defizienzen gesellschaftlicher Miseren beseitigen helfen können und den mangelnden menschenwürdigen Sinn, die Ungerechtigkeit, die Unmündigkeit in den Sinn eines menschenwürdigen Daseins verwandeln können, ohne diesen Sinn erschleichen oder vorgaukeln zu müssen. Dies wäre jener positive Negativismus, der mit dem verpönten, angeblich zersetzenden Negativismus der radikalen Gesellschaftskritik nicht zu verwechseln ist. Adorno hat an einer Stelle formuliert, der ernstlich Denkende hat seine Ehre daran zu verteidigen, was als Nihilismus gescholten wird. Das ist, genau besehen, jener Negativismus äußerster Verzweiflung, in der einzig den Hoffnungslosen, den schuldlos zu Tode Verdammten, die Hoffnung gegeben ist, wie Benjamin einmal formulierte. Solcher Negativismus verrät nicht den Sinn, sondern im Gegenteil, er ist die äußerste Anstrengung im Versuch, ihn zu retten. Eine metaphysische, ja theologische Anstrengung angesichts der Unausdenklichkeit der Verzweiflung, der Verzweiflung über die unerträgliche Präsenz absoluter Negativität in der Gestalt des Sinnlosen und Bösen, das in der infernalischen Moderne sich manifestiert und das schon in Kant die Begierde zu retten entzündete. Zu bergen nämlich die versprechenden, die unverbrüchlichen, die utopisch-messianischen Elemente der Metaphysik aus ihren ideologisch trughaften, ihren historischen Trümmern zu bergen. Zu bergen, nur zwar im Potenzial eines praktischen Vernunftglaubens, so nannte das Kant, der aber in dieser metaphysischen Gestalt eine mögliche Aktualisierung dieser Vernunftpotenz in der Gestalt einer gesellschaftlich verwirklichten Vernunft besser und jedenfalls reeller zu garantieren vermag, als es die dogmatische alte positive Metaphysik und die existenzialontologisch und existenztheologisch erneuerte Metaphysik, ganz und gar die neue, ihre Erneuerung im Okkultismus penetrant Auferstandene, jemals vermochte oder aufs Neue vermag. Zu der diese Welt selber durch die Umfunktionierung der Menschen in apparathafte Unwesen, einen Moment, ich glaube, ich habe mich etwas verblättert, ja, zu schwer wiegen diese Befunde, entschuldigen Sie die Unterbrechung, zu schwer wiegen die Befunde negativer metaphysischer Erfahrung, als dass die ohnmächtig Erneuerte dagegen aufkämen. So auch die von der Unfähigkeit der Lebenden, eine Erfahrung oder ein Bewusstsein von der Inkompatibilität des Todes mit dem Leben zu gewinnen, das sie über die Sterblichkeit des modernen Menschen belehrte. Ein Bewusstsein nämlich über die Existenz des Todes in einer Welt der massenhaften Lebens- und Menschenvernichtung, der faktischen und permanent drohenden. Alimene verwehrt. Verwehrt durch die ungerührte affektive Kälte, verwandt der Leichenstarre, zu der diese Welt selber durch die Umfunktionierung der Menschen in apparathafte Unwesen diese ihre Subjekte dinghaft objektiv disponierte. Und weiter zu disponieren mit Eifer dabei ist. Wo die Lebensmittel zu Lebenszwecken erhoben werden, ist die Lebenswärme der instrumentellen Kälte gewichen. Damit aber alle andere Sympathie mit den Objekten, den Opfern der Umfunktionierung, wie aller Empörung über solchen Opferungsstand der Gesellschaft von Grund auf gewährt. Und jene einzig heilsame Erfahrung des Todes in der Gestalt geschehender oder permanent drohender Massenvernichtung durch das prämortale Erstorbensein der scheinlebendigen Subjekte sozusagen prinzipiell blockiert. Blockiert nach dem nihilierenden Prinzip auch in der Gesellschaft der verwilderten Selbsterhaltung, wie der frühe Habermas das einmal nannte. In welcher Sympathie und Antipathie in der nunmehr laulichen oder pervertierten Form zur Anpassung, zur Assimilation ans Bestehende nötigen Affekte, wie sie von den Subjekten im Konkurrenzkampf im Kampf ums Dasein mobilisiert werden müssen. Sofern diese jegliche metaphysische Begierde, jegliches metaphysische Bedürfnis, jegliche utopische Leidenschaft von den Leidenschaften der notwendigen und elementaren physischen Bedürfnisse ganz zu schweigen, in den Subjekten absorbierte, muss negative metaphysische Erfahrung beinahe noch ihre eigene Verunmöglichung erfahren. Sie predigt sozusagen zu tauben Ohren und droht, in sich selbst zu verstummen. Diesen gespenstischen Zustand, meine Damen und Herren, eines sich im Mundus sensibilis selbst aufsaugenden und dabei diesen korrumpierenden Mundus intelligibilis nennt Adorno den vollendeter Negativität. Nur darin, dass dieser gespenstische Zustand im Bilde dieser Konstellation einer Selbstauslöschung des Mundus intelligibilis an den charakteristischen Zügen und Signaturen dieses Bildes selber ausdrückt und dass Signatur und Ausdruck lesbar werden, lesbar in der Chiffernschrift einer heillosen Welt, die große Kunst, auch mystische, gnostische Theologie in ihre Texte zu transponieren vermag, kann dieser ihr Zustand der weltalter Stand der Heillosigkeit dechiffriert werden, als der einer unbedingt bedingten, notwendigen Heilsbedürftigkeit. Und genau darin besteht das Residuum von Zuversicht, in der absoluten Nihilität die winzige Ritze im lastenden und bröckelnden Gewölbe des Ganzen, die den Zweck aus der totalen Immanenz hinaus und aufs andere allein noch verstattet. Und die dieses Minimum an Zuversicht als das nötige Quantum an Orientierungskraft dem negativen Dialektiker Adorno lieh, da es ihn vermochte, sich an die Seite der gestürzten Metaphysik zu stellen und von der erneuerten Metaphysik wie von ihren positivistischen Feinden entschieden abzurücken. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Damit haben wir jetzt 20 nach 11. Die Frage ist, ob wir eine kurze Pause machen oder ob wir eine Aussprache über den anspruchsvollen, im Zentrum zielenden Vortrag von Herrn Schöppmäuser unmittelbar folgen lassen wollen. Und dazu eine Meinung? Eine Pause? Gut, dann würde ich vorschlagen, eine Viertelstunde, also 11:55 würden wir versuchen, eine Aussprache. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns weitermachen. Wir haben jetzt, wenn wir in unserem Zeitplan bleiben, eine Dreiviertelstunde für die Diskussion. Herr Schöppmäuser hat schon angedeutet, dass er in den Arbeitsgruppen, in denen er teilnehmen wird und überhaupt zu jedweder weitergehenden Auskunft bereit ist. Wir hatten ein Problem dafür in der Tradition meiner Einleitung, muss ich mich entschuldigen. Wir beherrschen das mit der Mikrofonanlage augenscheinlich nicht richtig. Bitte um Nachsicht dafür, dass Sie manches nicht des Vortrages so verfolgen konnten, weil es eben mit der Technik ein Problem gab. Sie sehen zwei Saalmikrofone, links und rechts. Ich hatte ja angedeutet, dass wir so weit wie möglich unsere Diskussion, das heißt unsere Arbeit, unsere gemeinsame Arbeit dokumentieren wollen. Und ich würde Sie bitten, in der Diskussion jetzt zu einem dieser Mikrofone zu gehen und dann versuchen, ob Sie es besser können, als wir es bisher konnten. Ja, ich eröffne die Diskussion. Herr Schweppenhäuser hatte mir am Telefon schon in gewisser Weise angedroht, dass er uns zumuten wollte, uns an den Stand, den Adorno hinterlassen hat, in der Reflexion heranzuführen. Das ist ihm, glaube ich, geglückt, eben auch in der Schwierigkeit, diesen Stand, an diesen Stand anzuschließen und ihn gar sozusagen fortzusetzen. Bitte um Wortmeldung. Ja. Gernot Böhme. Ich weiß nicht, ich glaube, Herr Schweppenhäuser hat nicht bedacht, dass wir gegenüber Adorno noch mal einen guten Schritt weiter von der Metaphysik entfernt sind, als er war. Er ist ja irgendwie noch halbwegs mit der Metaphysik aufgewachsen, als jemand, der Philosophie studiert hat, sodass eigentlich in einem heutigen Auditorium nicht richtig klar ist, was metaphysische Erfahrung überhaupt sein soll. Und ich finde, darauf müsste man erst noch mal mehr eingehen. Das Einzige, was ich jetzt daraus aus Ihrem Vortrag entnommen habe, ist eben der Hinweis auf Auschwitz und die Schrecken des 20. Jahrhunderts. Und das kann ich einigermaßen verstehen. Es ist ja auch Heidegger, der formuliert hat, dass im 20. Jahrhundert der Schrecken die Grundbefindlichkeit sei, von der die Philosophie ausginge. Also anders als bei Aristoteles, dem Erstaunen beispielsweise, nicht? Davon. Und das könnte man vielleicht noch nachvollziehen, dass es das ist. Also dass diese negative Metaphysik-Erfahrung einfach die Erfahrung dieses Schreckens ist. Also da würde ich Sie bitten, vielleicht daran nochmal anzuknüpfen, ob das vielleicht gemeint ist. Und gleichzeitig möchte ich aber doch fragen, was dann die Konsequenzen sind. Jedenfalls, was Sie anfangs ausgeführt haben, dass aus dem Bedürfnis, sagen wir mal, metaphysischen Bedürfnis auch die Möglichkeit von Metaphysik folgt, das finde ich überhaupt nicht überzeugend. Es kann eben auch Bedürfnisse geben, die systematisch nicht erfüllbar sind. Adorno selber hat ja zum Beispiel in seinem Text über Erziehung nach Auschwitz angedeutet, was er meint, was nötig wäre. Und ich muss sagen, das ist aber doch ziemlich enttäuschend, insofern er im Grunde auf das autonome Subjekt zurückkommt. Und ich glaube, dass die Erziehung zum autonomen Subjekt also eben nicht gegenüber einen Rückfall in die Barbarei feit. Und eigentlich hat Adorno das ja selber demonstriert. Also vielleicht sollten Sie auch etwas darüber sagen, was denn nun eigentlich folgt. Ja, das Erste, was ganz einfach gesagt, was folgt, also zunächst mal bitte ich auch um Entschuldigung, wenn ich den Gebrauch des Instrumentes der Vermittlung nicht in der Weise beherrscht habe, dass, jetzt tue ich es schon wieder, das volle Verständnis oder das einigermaßen gute Verständnis dessen, was ich dargestellt habe, angekommen ist oder möglich geworden ist. Das tut mir natürlich sehr leid. Insofern ist also die Drohung wahrgemacht, aber nur muss man jetzt unterscheiden zwischen der Drohung, die in der Sache liegt, also in dem Anspruch des adornoschen Denkens und in die Drohung, die liegt in dem Versuch der Vermittlung des Niveaus des adornischen Denkens. Und zu dem Letzteren kann ich, wie gesagt, wirklich nur sagen und mich entschuldigen, dass wir da die Instrumentalität der Vermittlung nicht so beherrscht haben, dass bei Ihnen dann eben auch Mängel des Verständnisses oder gar Missverständnisse möglich geworden sind. Und deshalb die Aufforderung von Herrn Böhme, zu Recht doch einiges zu klären, was aber, wie ich nun meine, damit zusammenhängt, dass es eben infolge dieses technischen Übermittlungsfehlers nicht so verstanden werden konnte, wie es eigentlich doch schon intendiert war und wie es auch gleichsam in der Formulierung nachweisbar wird, gleichsam den Nachtrag zu machen auf das mögliche Verständnis dessen, was da eigentlich negative metaphysische Erfahrung nun sei oder was diese ja durchaus in vielem Betracht ominöse positive Negativität eigentlich nun wirklich sei. Also zu der Sache mit den Affekten und mit den Schrecken, um gerade damit anzufangen, würde ich erst einmal festhalten wollen, hab's auch formuliert oder zu formulieren versucht, dass man scharf unterscheiden muss, und Adorno tut das, ob die Affektstruktur, die Bedürftigkeitsstruktur, nicht wie wir das mal hier versuchsweise genannt haben, oder das Komplementaritätsphänomen der Bedürftigkeit, wie ich es ausgelegt habe, ob also die Affekthaftigkeit des menschlichen Wesens in dem Sinne essentiell und attributiv, also wesenszugehörig ist zur Verfassung, der Grundverfassung des Menschen, ob diese Verfassung, diese Condition humaine, ob die überhaupt eine Grundverfassung ist in dem Sinne, dass also in ihr sich gleichsam auf anthropologische Weise das Substanzen, das Substantialitätsdesiderat ausgedrückt findet. Das heißt also, ist diese Kondition, sofern die Mangelstruktur als attributiv betrachtet wird, in der philosophischen Anthropologie wird sie das, habe ich Ihnen zu zeigen versucht, und zwar fußend auf dieser sehr wichtigen Aussage von Kant, von eben auch der metaphysischen Bedürftigkeit des menschlichen Wesens. Welche Bedürftigkeit ihn in diesem Sinne geradezu definiert, den Menschen. Das heißt, ein Lebewesen, das keine metaphysischen Bedürfnisse hat oder hätte, wäre eigentlich gar kein menschliches Wesen. Soweit darf man in der Konsequenz bei Kant gehen. So, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ist diese Kondition tatsächlich Ausdruck einer attributiven, einer Wesenseigenschaft des Animal-Rational des Menschen, oder ist sie das nicht? Ist sie eine historische Prägung und als eine historische Prägung jederzeit der Umprägung oder der Wegprägung fähig? Und ich glaube, jedenfalls habe ich das in meinem Vortrag zum Ausdruck gebracht oder wenigstens zum Ausdruck bringen wollen. Und die Frage ist jetzt die, ob nicht verstanden wird, dass es eine Differenz geben soll zwischen Condition humaine als einer Wesenseigenschaft des Menschen, das heißt als eine von substanzieller Persistenz. Wo immer Mensch ist, ist Bedürftigkeit im Sinne der Bedürftigkeit nach Metaphysik oder nach Sinn oder wie dergleichen Dinge sonst noch lauten mögen. Oder aber, ob nicht zugestanden werden kann, dass es keine Attributive, keine Wesenseigenschaft des Menschen ist, sondern eben eine historische Prägung des Wesens, dass man aus verschiedenen epistemologischen, auch philosophischen Rücksichten eben das menschliche Wesen nennt. Das Animal Humane, das Animal Rationale, das Geistwesen, das geistige Tier, um es brutal in der aristotelischen Version zu sagen. Und Adorno, nach meinem Studium der Dinge, ist der Überzeugung, dass wir, er drückt es an einer Stelle etwa mal so aus, dass wir dem anthropologischen Schleier nicht erliegen dürfen. Das heißt also, dass wir sehen müssen, dass die philosophisch-anthropologische Charakteristik dieser Condition humaine, dieser Grundverfassung des Menschen, als eines bedürftigen, auch metaphysisch bedürftigen Wesens, dass das keine feste Konstante ist, so wie die Ontologie von konstanten Bestimmungen, invarianten konstanten Bestimmungen, persistenten Bestimmungen, Substanzbestimmungen eben tatsächlich überzeugt ist und denkt. Und wenn Sie so wollen, ist die gesamte Polemik gegen jene Art von auferstandener Metaphysik, die Adorno die Ontologie nennt, und ist die Inpachtnahme sozusagen des Begriffes einer wesentlichen, wesenhaften Konstitution des Menschen als bedürftigen Wesens durch die These auch vom ontologischen Bedürfnis des Menschen, dann ist völlig klar, in den adornischen Analysen namentlich, also in dem ersten großen Teil des Werkes Negativer Dialektik, dass diese These zu Unrecht beansprucht wird, also dass die These vom ontologischen Bedürfnis zu Unrecht behandelt wird, ausgelegt wird und aus ihr Folgerungen für die gesamte Ontologie gezogen werden, die der anthropologischen These entspricht von der wesensmäßigen Bedürftigkeit des Menschen, also auch der wesensmäßigen Bedürftigkeit der Metaphysiker, aus welcher, um das noch einmal zu wiederholen, ja zwei Schlüsse gezogen werden können, nicht? Der bekannte Schluss, ich habe beide Schlüsse eigentlich mich bemüht vorzutragen oder deutlich werden zu lassen. Einmal der Schluss, dass wo eine Bedürftigkeit gleichsam komplementär zum Wesen und zur Kondition des Menschen, des menschlichen Wesens gehört, da bedeutet diese Komplementarität nichts anderes, als dass es ein angemessenes Zugeordnetsein, wie immer die Anordnung sein mag und vor allem wie immer der Anordnende beschaffen sein mag, der diese Zuordnung, diese Komplementarität in die Wege bringt, das sind eben dann Finessen, vielleicht auch Geheimnisse der klassischen Metaphysik. Und die Ontologie als moderne Metaphysik beerbt dann genau an diesem Punkt die Notwendigkeit der attributiven Beschaffenheit der Bedürftigkeit in dem Sinne, dass sie in dieser Bedürftigkeit nach den Metaphysika, nach den Eschata, also nach dem, was man vulgär nach den höheren Werten nennt, als Beweis für die Existenz des in diesen sogenannten höheren Werten eigentlich gemeinten oder sich begrifflich oder ideell oder symbolisch ausdrückenden. Also etwa, dass der höchste Wert, das Summum Bonum, dass es sozusagen dadurch bewiesen wird, dass es ein Bedürfnis, ein metaphysisches Bedürfnis gibt. Denn gäbe es nicht, und das ist die andere Seite der Argumentation, gäbe es nicht ein solches Summum Bonum oder überhaupt Summa Bona oder eben überhaupt äußerste, also Maxima, Eschata, metaphysische Eschata, metaphysische Maxima, gäbe es die nicht, dann gäbe es auch kein Bedürfnis danach, nicht? Das ist die andere Seite der Argumentation an dieser Stelle in Bezug auf die unterstellte wesensmäßige Konstitutivität, komplementäre Konstitutivität des menschlichen Bedürfnisses, der menschlichen Bedürftigkeit. Nun, also nur gerade jetzt das zur Erinnerung, genau diese These, dass im ontologischen Bedürfnis von dem Sie natürlich sagen können, Adorno unterstelle das. Es gibt keine Formulierung bei Heidegger oder bei Jaspers oder bei wem immer von diesen Existenzphilosophen oder Existenzontologen derart, dass sie also gleichsam als Lehrsatz ihrer erneuerten Metaphysik, ontologisch erneuerten Metaphysik, geprägt hätten. Es gibt ein Bedürfnis nach Ontologie. Das muss man vielmehr indirekt erschließen, dass diese Überzeugung besteht, es gäbe ein solches ontologisches Bedürfnis, indem man eben einfach die Traktamente, die Reflexionen, die Märchen, die uns Ontologen oder Neuontologen erzählen, in Bezug auf das Sein und das Seinsgeschehen und das eigentliche Substanzielle dahinter Sein, hinter Sein Seiendem, aus der Art, wie das traktiert wird, wie diese Fragestellung behandelt wird, traktiert wird, kann man dann allerdings dann den Schluss ziehen, dass diesem Traktament immanent die Überzeugung ist, es gibt auch ein ontologisches Bedürfnis, aber im Sinne dann dieser zweiten Beweisart auch das, was dieses Bedürfnis, wessen dieses Bedürfnis bedarf. Auch das gibt es. Es gibt also sozusagen das Sein. Nicht? An solche Formulierungen wie der Heideggerschen, das Sein. Was ist das Sein? Es ist es selbst. Es ist also diese Persistenz, dieses geheim und konstant waltende, sich verbergende und entbergende hinter dem eigentlichen Seinsgeschehen. Also dem Geschehen, das bestimmt ist durch das, was dieses geheim waltende, mehr waltende als persistent seiend, das sei zugegeben, an dem Seienden eigentlich ausrichtet. Im Sinne also etwa der Verborgenheit, des Seienden vor sich selbst oder aber der wie immer geachteten stellenweise Entborgenheit dieses Seiens selbst durch dieses bisschen Epiphanie, angeblicher Epiphanie des Seins, nicht in den Augenblicken nämlich, wo es sich dann zeige. Also aus solchen Formulierungen und aus dem Traktament dieser Problematik können Sie dann den Rückschluss eben doch ziehen. Es gibt bei diesen Leuten so etwas wie die Überzeugung von der attributiven Beschaffenheit in diesem Komplementaritätsphänomen, das von der gleichen Art ist wie die Beschaffenheit des Komplementaritätsphänomens im Sinne der philosophischen Anthropologie und der rationalen Metaphysik, die ja dahinter steht in diesem Fall. Nun, eben aber diese Inpachtnahme der philosophisch-anthropologischen These von der Kontrarietät und von der Komplementarität von Physis und von Metaphysik, eben diese Grundthese wird bestritten mit dem Hinweis darauf, dass hier eine historische Prägung, also wenn Sie wollen, ein akzidentell konstitutives für ein substanziell konstitutives genommen wird. Also dieses Quid pro quo, das ich an vielen Beispielen zu demonstrieren versuchte, das Quid pro quo des substanziellen und des Akzidentellen. Das Quid pro quo von Sein und Schein, das Quid pro quo von Sein und Seiendem, das Quid pro quo von Metaphysika und Physika und ich habe eine ganze Reihe solcher Komplementärfälle oder Beispiele. Exemplar, habe ich nicht Exemplare gesagt, sondern Exemplar, das ist ein großer Unterschied, es eben dann zeigt. Also eigentlich habe ich hier nur einen Teil Ihrer Frage jetzt erst beantwortet. Die weitere Frage wäre wohl die anstünde. Kann man wirklich im Ernst sagen, wir wären noch weiter entfernt von der Erfahrung, der metaphysischen Erfahrung, wobei die Frage ist, was das überhaupt sei, als Adorno es gewesen ist, in der Konstellation seines eigenen Standes, seiner eigenen Position zur Metaphysik, zur Zeit eben des mittleren vorigen Jahrhunderts, das so etwas wie ein erstes Ende einer gewissen katastrophalen Katastrophenphase dieses Jahrhunderts dargestellt hat. Ich muss Ihnen offen gestehen, ich vermag nicht zu denken, inwieweit wir da weiter sein sollten, davon entfernt und infolge der Entfernung davon, also von dieser Erfahrbarkeit des positiven, negativen, wie unter anderem ja dargetan worden ist, worin das Wesen der metaphysischen, der negativen metaphysischen Erfahrung besteht, wie wir anders als in der Weise uns, was überhaupt katastrophal ist, im Sein und im Sein der Moderne, namentlich der Moderne, die mit der Metaphorik des Infernalischen bei Adorno ja charakterisiert wird. Aber man muss natürlich sich im Klaren darüber sein, dass das Bild, dass die Metapher nicht die Sache selbst ist, sondern die Frage kann nur die sein, ob die Metapher möglichst nahe an der Sache ist, ob sie also wirklich so etwas sein kann wie ein Symbolcharakter, ein symbolischer Repräsentationcharakter und infolgedessen auch weiterhin stehen kann für die Befassung mit dieser Frage, ob wir nun weiter weg davon sind oder ob wir nicht, ob immer noch so nah dran sind und prinzipiell eigentlich gar nicht weiter weg sein können, näher dran sein können, also als es Adorno auf dieser Stufe der Reflexion gewesen ist. Also es ist meinem Gefühl nach so ein bisschen eine Art von Perversion zu sprechen oder überhaupt ernstlich zu erwägen, dass wir zu Fragestellungen wie der Katastrophalität des Seins, namentlich also des letzten Jahrhunderts, dass vieles von dem präfiguriert, was wir in kommenden Jahrhunderten, vielleicht auch in diesem, zu gewärtigen haben werden. Es ist also gewissermaßen pervers, möchte ich sagen, zu denken, dass das noch einmal eine Relativierung erfahren könnte und dass das Äußerste, das in diesen Dingen sich ausdrückt, vielleicht doch nur kein Äußerstes sei, sondern irgendwie nur ein relativ Äußerstes, was unter bestimmten Aspekt sicherlich zu sagen ist. Vietnam ist nicht dasselbe wie Auschwitz. Es gibt ja diese berühmte seltsame Streiterei über die Einzigartigkeit oder über die Einzelheit, die absolute Einzelheit, Singularität von Auschwitz. Ich glaube, dass die Diskussion über diesen Punkt bereits etwas von diesem seltsamen Perversen an sich haben, dass man über diese Dinge noch in dem Sinne hinausdenken könne, dass im Grunde ja doch das Grässliche, das sich hier manifestiert hat, in gewisser Weise noch harmloser betrachten oder deuten könne, als es tatsächlich gedeutet werden muss. Das ist das, was ich mit Adorno die Sprache des Negativen genannt habe, also dieses was sich an Negativität, an Nihilation von sich selbst aus zeigt oder darweist, was sich manifestiert und was insofern als ein sich manifestierendes, als ein sich darweisendes auch ein Etwas ist und ein Etwas als positive Bestimmtheit ist eben etwas anderes als nur ein Negatives. Denn das Negative ist eben dann eben auch in der Gestalt dessen, dass es sich als ein Negatives, etwa als die Sinnlosigkeit oder dergleichen, manifestiert, als ein Etwas, ein Nicht-Nicht-Etwas, also ein Positives. Und dass man also über diese Art von Bestimmtheit des Äußersten soll hinauskommen können, indem man etwa geltend macht, dass wir weiter entfernt seien. Natürlich sind wir historisch weiter entfernt. Inzwischen also jetzt über ein halbes Jahrhundert von diesen Dingen oder noch länger. Aber wie gesagt, hier ist nun wirklich die Zeitlichkeit nicht ein Konstitutivum in dem Sinne, dass die Temporalität, also die Größe, die Quantität der Zeitdauer, des Zeitverrinnens, sozusagen die qualitative Entlastung vermöchte oder bringen könnte, dass wir über diese Dinge anders denken könnten oder sollten, als eben zu dem Zeitpunkt, wo sie in der unmittelbaren Erfahrung, historischen Erfahrung präsent waren. Aber auch wieder in der paradoxen Weise präsent waren, dass die Menschen lieber die Augen davor verschlossen haben, als genau hinzugucken. Nicht? Und das ist ja das, was Adorno als eines der niederschmetterndsten Ergebnisse metaphysischer Erfahrung, niederschmetterndsten Befunde metaphysischer Erfahrung bezeichnet hat, das überhaupt kennzeichnend ist für das Dasein, für dieses seltsam blinde Dasein, gegen sich selbst blinde Dasein der Subjekte in einer solchen Welt, in der man eben im 19. Jahrhundert lebte, in der wir, sofern wir im 19. Jahrhundert gelebt haben, gelebt haben und noch leben, insofern wir diejenigen sind, die im 19. Jahrhundert gelebt haben und jetzt noch leben und immerhin noch der Erinnerung so mächtig sind oder sein sollten, dass wir hier keine Unidentität der Erfahrungsweise des Äußersten statuieren dürften. Es sei denn, wir wollten eben wirklich, es gibt ja inzwischen die grauenvolle These, dass die Menschen vergessen müssen, ohne Vergessen kann man nicht leben. Dass wir also dieser grässlichen Version und Auslegung des Erfahrungsverlustes und des gewollten Erfahrungsverlustes uns gewärtigen müssten. Und das ist nicht zu akzeptieren. Entschuldigt, dass ich das so ausdrücke, aber ich kann es nicht anders denken. Ich lasse mich aber gerne belehren, wenn es möglich sein sollte, da anders zu denken. Ich bin Lorenz Jäger. Herr Schweppenhäuser, ich habe eine Frage zum Verhältnis des Physischen und des Metaphysischen. Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, dass es eine Art Gravitation der Physis gibt, die das Metaphysische anzieht. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt verstehen soll. Und umgekehrt. Nicht das Umgekehrte ist eigentlich das Treffendere, das Sie gebraucht haben. Ich kann Sie jetzt nicht verstehen. Ja. Was ich nicht verstanden habe, ob Sie das jetzt in einem kritischen Sinne meinen, also in irgendeiner Verdinglichungstheorie oder in einem positiven Sinne. Und mir scheint, dass Sie über diesen möglichen positiven Sinn einer Gravitationskraft der Physis gegenüber den Metaphysiker doch sehr wenig gesagt haben, obwohl das bei Adorno in der negativen Dialektik ein wichtiges Motiv ist. Wenn ich daran denke, dass es dort gerade in den Teilen, die von der metaphysischen Erfahrung handeln, gibt es doch diese Äußerungen, ja, eigentlich das, was wir suchen, das haben solche Ortsnamen wie Otterbach zum Beispiel. Er zählt dann noch einige auf, die wahrscheinlich alle so in dem mainfränkischen Raum liegen, den er ja geliebt hat. Ja, genau, die Unterschweinstiege hier in Frankfurt. Das heißt, Adorno, der sich ja selbst als ein Bergmenschen bezeichnet hat und immer wieder auch solche Wunschlandschaften entworfen hat, selbst eben dort, wo er von der metaphysischen Erfahrung spricht, gibt es dieses Motiv der Wunschlandschaft und sei es nur in dem Namen. Da würde ich gerne mehr von Ihnen dazu wissen, wie Sie sich dieses Verhältnis von Physis und Metaphysischem im Anschluss an solche Formulierungen vorstellen. Ja, vielen Dank. Also erstens, ich bin Ihnen sehr dankbar für den Hinweis, der eigentlich ein Hinweis darauf war, dass ich das nicht gemacht habe, was ich selbstverständlich auch noch schuldig gewesen wäre, als ich sprach von Beispielen, vielmehr Exempla oder Paradigmen negativer metaphysischer Erfahrung. Nicht? Sie haben den Hinweis auf diese sehr lange, beinahe hätte ich gesagt, Liste, kanonische Liste von möglicher metaphysischer Erfahrung jetzt gerade nachgetragen. Dafür vielen Dank. Nun, dass ich es also nicht ausgeführt habe, diese Liste, oder selbst die Beispiele weiter ausgeführt habe, lag schlicht und einfach daran, dass ich halt nur eine Stunde Zeit zur Verfügung hatte. Nicht? Und mir kam es also dann doch darauf an, der Plausibilität der These von der Negativität der Erfahrung, der metaphysischen Erfahrung, in ihrer seltsamen Etwashaftigkeit oder Positivität an den Beispielen, die ich gegeben habe, an dem Paradigma des Grässlichsten, nämlich der Katastrophe des Judenmords im 20. Jahrhundert, exemplifizierte. Aber Sie bitten jetzt noch ein bisschen um eine Erörterung oder ein Stück Erörterung genau dieser Möglichkeit metaphysischer Erfahrung in der Weise, wie Sie es noch einmal sehr schön jetzt uns vorgestellt haben, dass ich sozusagen am bloßen Namen das Eschaton, also das Glück, erfahre, dass das Ersehnte ist und dass insofern etwas Metaphysisches ist, als es das Glück ist, dass uns eigentlich die physischen, die sozialen, die sozialphysischen Verhältnisse immer wieder hintertreiben oder gar verweigern. Adorno bringt auch in diesem Zusammenhang den Hinweis, und da habe ich den leichtesten Anschluss an das, was ich selbst Ihnen vorgetragen habe, nämlich an das berühmte, von Kant ja bereits vorgetragene Postulat, höchstmoralische, also höchst metaphysische, aber wenn Sie wollen, also höchstes moralisches im Sinne des praktischen Glaubens, des praktischen Vernunftglaubens ausgedrückte Postulat nach der Glückswürdigkeit des Menschen. Nicht, man soll also meinen, dass ein nüchterner Denker, ein kritischer Denker wie Kant, der ja bekanntlich das Schwärmerische an der reinen Vernunft, sofern sie also dann die spekulative Vernunft wird, über einen neuerdings in der Philosophie erhobenen vornehmen Ton, nämlich den vornehmen Ton dieser Schwärmer, Schwärmer. Ja, ich sprach also gerade davon, dass das Beispiel von dem kantischen Postulat der Glückswürdigkeit des Menschen sehr deutlich gemacht werden kann. Erstens, dass das Metaphysische oder das zu den Metaphysika, das heißt also komplementär zum physischen gestellten Glückes oder aber auch im Sinne des Glückes, dass genau diese physischen Verhältnisse verweigern oder weil die physischen Verhältnisse das verweigern, in bestimmten Grenzen, vielleicht in entscheidenden Grenzen verweigern. Adorno ist dieser Meinung, dass wir das, was wir heute Glück nennen, ein bisschen eine Ahnung von dem sein kann, was Glück wirklich ist. Und wirklich heißt hier eben einfach, bedeutet die Wirklichkeit eben des Überphysischen, des Metaphysischen. Und dieses überphysischen Glückes sei der Mensch eben würdig. Und es gelte also diese Würdigkeit nicht nur anzuerkennen, sondern eben so weit wie irgend möglich eben auch zur Anerkennung in dem Sinne zu bringen, dass das, worauf diese Anerkennung den Anspruch macht, auch wirklich von ihm, von dem Menschen, dem glückswürdigen Menschen, dann auch erfahren wird, dass es ihm gegeben wird. Und insofern es ihm gegeben wird, ist schon bei Kant die Dimension die, dass wir eigentlich viel länger leben müssten, als wir tatsächlich in der physischen Welt leben. Und in der geht es ja doch immer ungerecht zu, also nie der Gerechtigkeit gemäß in den Rechtsansprüchen traktiert und behandelt. Und wir werden auch nie die Weise des Glückes erfahren, des Glückes, dessen wir würdig sind, als eben auch metaphysische Wesen, die eben dieses Glück in der Bedeutung eines Metaphysikum hat. Das verweigert uns diese Welt. Und wir müssten also, selbst wenn wir sehr lange oder vielleicht sogar unendlich lange in dieser Welt, so wie sie ist, leben würden, würde niemals der Fall eintreten, dass wir das Glück als den Lohn, ich rede jetzt mal in dieser seltsamen Tugendsprache, auch noch um 1800, dass wir als den verdienten Lohn dieses Glück oder auch nur die gerechte Behandlung in dieser Welt erfahren könnten, dass selbst dann der Charakter dieses Glückes als eines Glückswürdigen, als eines zu beanspruchen, der Mensch hat ein Recht auf Glück, das steht in gewisser Weise auch schon in der Déclaration des Droits de l'Homme, in der amerikanischen Fassung, dass dieser Anspruch eben dann nur in einer Überwelt erfüllt werden kann. Wir also sozusagen unterstellen müssen, substituieren müssen, annehmen müssen, dass es eine Überwelt gibt und dass diese in dieser Überwelt so etwas wie die Sterblichkeit nicht gilt. Also hier ist die Intelligibilität, die Inkorribilität des Metaphysischen und des Geistigen im Wesen des Menschen. Hier ist diese Inkorruptibilität, diese Unvernichtbarkeit, diese Unalterierbarkeit ausgesprochen und wird selbst also nun zum metaphysischen Postulat im Sinne der Einklagbarkeit eben der Glücksansprüche und der Gerechtigkeitsansprüche eines Wesens, wie der Mensch es ist. Also noch mehr eigentlich, der Würdigkeit und der Anspruchshaftigkeit dieses zu erfahren, eigentlich bei jedem Lebewesen. Jedes Leben will leben und will integral leben und will, ich sage das jetzt mal so, optimal leben, nicht? Das finden wir sogar ausgesprochen bei einem, der genau an dieser Stelle ein Kant-Kritiker ist, nämlich an seinem Schüler, er hielt sich für den legitimen Schüler Kants, bei Schopenhauer sehr deutlich exponiert ist, dass das nämlich genau ein Punkt sei, wo die Kritik an diesem großen Kant ansetzen könne. Nämlich der Inkompatibilität, der Unvereinbarkeit von Wollen als Strebung in der Welt des Willens, in der Welt, also der Sensibilia, im Mundus Sensibilis, dass diese Anstrengung niemals, obwohl es auch eine unendliche Manifestation ist in diesem Mundus Sensibilis, gegeben sein kann oder gegeben werden kann, positiv, das, was im Glücksanspruch und Gerechtigkeitsanspruch sozusagen metaphysisch, logisch-metaphysisch verbürgt ist. Denn der Wille, der unendliche Wille, ist eigentlich jene seltsame Welteinrichtung, die darin besteht, dass der Wille nur so weit eigentlich sich negiert, wie er nötig hat, um sich selbst weiter zu fristen. Also in der seltsamen Anstalt der Welteinrichtung, dass die Wesen einander sozusagen auffressen müssen, einschränken müssen, um ihrer Selbstbehauptung willen. Das ist dann ein kritisches Motiv, das auch eingegangen ist, wie Sie ja wissen, in der kritischen Theorie, bei Adorno, bei Horkheimer. Aber es ist nicht von der Durchschlagskraft, dieser Einwand, wie eben er sein müsste, um außer Kraft zu setzen, den Anspruch auf Glück, den Anspruch auf Gerechtigkeit, den ein rationales Tier wie die Menschen, aber auch die anderen Tiere haben, mutatis mutandis, also in den Grenzen dieser Wesen, diesen Anspruch nämlich gleichsam selber zu tilgen. Nicht? Also Schopenhauer spricht etwa davon, man muss schon den Willen selbst negieren, den Willen zum Sein selbst negieren, wenn man nicht will, dass es in der Welt weiter und unendlich ungerecht zugeht und so zugeht, dass die Menschen um ihr Glück, um all das, was sie eigentlich aus ihrem innersten Wesen heraus erhoffen und erstreben, betrogen werden. Und eben diese Untilgbarkeit des in diesem Anspruch erhobenen Anspruchs im Sinne eines zu realisierenden, diese Unwiderleglichkeit, das ist eigentlich die Pointe dann bei dem, was bei Adorno das Positiv-Negative ist, die positive Negation, die bestimmte Negation. Ich muss die Verhältnisse, die bestehen und die das Verhalten der Menschen eben so bestimmen. Also die Welt, in der die großen Verbrecher immer durchschlüpfen und die Kleinen sozusagen gehängt werden. Nicht? Sie kennen ja diese populären Auslegungen dieses Pessimismus, dass diese Welt eben geändert werden kann, als eine historisch entstandene, als eine historisch geprägte, wie ich versucht habe vorzuführen, auch umgeprägt werden kann. Und nicht sozusagen konditionell und konstitutiv persistent ist. Substanziell ist, erst wenn sie das wirklich wäre. Und das ist eben Adorno nicht bereit zuzugeben. Wenn sie das wirklich wäre, dann wäre auch die wenn sie das nicht wäre, dann wäre auch der Anspruch nicht zu erheben, dass in den metaphysischen Ideen, auch in gewissen Grenzen in den theologischen Symbolen, wenigstens das Versprechen oder die Möglichkeit einer Veränderung dieser schrecklichen Welt gelegen ist. Und dieser Anspruch ist nicht auszuhalten. Wir haben für die Pause jetzt noch 5 Minuten. Herr Oevemann hatte sich noch gemeldet. Wollen Sie noch? Versuchen Sie es noch. Ich fürchte nur, dass es etwas länger ist. Ich habe eine Frage zu dem Begriff der metaphysischen Bedürftigkeit und möchte die gerne auf das Verhältnis von Soziologie und Philosophie beziehen. Das daraufhin befragen, ob das, was da angesprochen ist in dieser Begrifflichkeit, heute uns nicht als Erfahrungswissenschaftler schon möglich ist, ohne dass wir den Begriff der Metaphysik noch benutzen müssen. Also ich will das versuchen, an einem einfachen Beispiel mir klarzumachen. Also nehmen wir den berühmten Satz, alle Menschen sind sterblich. Da können wir die Frage stellen, ist das ein analytischer Satz, ist das ein synthetisches a posteriori oder ist das ein synthetisches a priori? Ich würde für das Zweite plädieren, ihn als ein synthetisches a posteriori zu bezeichnen. Dann brauchen wir zu seiner Falsifikation ein metaphysisches Prädikat. Nämlich, er wäre nur falsifizierbar mit dem Satz, irgendein X ist unsterblich, ein beobachtbarer Mensch. Das wäre also eine merkwürdige Paradoxie, die man hier konstruieren könnte, dass wir sozusagen ein metaphysisches Prädikat benötigen innerhalb der Erfahrungswissenschaften. Dann ist die Frage, ist das noch sinnvoll? Nun scheint mir, dass das, was Sie mit metaphysischer Bedürftigkeit angesprochen haben, gewissermaßen in diesem Satz, alle Menschen sind sterblich, enthalten ist, der, was man sich daran klar machen kann, dass er nur mit einem solchen metaphysischen Existenzsatz falsifizierbar wäre. In der Tat verbirgt sich hinter diesem Satz, alle Menschen sind sterblich, der so einfach daherkommt als eine sozusagen, das ist ja noch sicherer als das Amen in der Kirche, diese Einsicht, dennoch sozusagen eine Katastrophe. Kinder, wir wissen von Kindern, wenn sie diese Einsicht zum ersten Mal zwischen 6 und 8 Jahren wirklich machen, dann ist das für sie ein Skandalon, eine wirkliche Krise. Und inwieweit das eine Krise ist, dass wir sterblich sind, kann man sich ja beispielhaft daran klar machen, wenn man einen Angehörigen, der im Sterben liegt, besuchen würde damit und würde ihn versuchen klarzumachen, Junge, warum regst du dich so auf? Alle Menschen sind sterblich. Das ist ein Satz, der ist so absolut unstrittig. Das hast du schon immer gewusst. Also wozu diese Krise? Weil das ist das Routinisierteste und das Erwartbarste überhaupt. Gleichwohl, der würde sie mit letzter Kraft wahrscheinlich rausschmeißen, wenn sie ihm mit solchen Einsichten kämen, die sind ohne jeden Tröstungswert. Und sozusagen, dass er tröstungsbedürftig ist, wäre ein Reflex wiederum auf ja Bedürftigkeit. Wonach? Jetzt möchte ich zeigen oder dafür plädieren, dass das, was darin sich dahinter sich verbirgt, eben nicht unter den alten Begriff der Conditio Humana sozusagen subsumierbar ist, im Sinne von anthropologischen Invarianten oder invarianten Ausstattungen, sondern dass man das fassen muss sozusagen als ein, strukturtheoretisch, als eine Konstitutionsbedingung sozusagen von Lebenspraxis. Und man kann sich dann klar machen, dass aus dieser Konstitutionsbedingung heraus metaphysische Konstruktionen historisch vorgenommen worden sind, die jetzt gewissermaßen vor der wissenschaftlichen Rationalität verdampfen. Und dann entstehen diese zwei Seiten, dass auf der einen Seite gewissermaßen die Tröstungswerte, die tradierten, gewissermaßen abhanden kommen, auf der anderen Seite aber dahinter sich verbirgt, dass gewissermaßen die Autonomieanforderung, sie dennoch gewissermaßen herzustellen, gestiegen sind. Das könnte man auch so ausdrücken, man könnte ja in gewisser Weise die Dialektik der Aufklärung auch so interpretieren und lesen, als Grundthese, dass gewissermaßen die Aufklärung dadurch wieder zum Mythos wird, dass sie versucht, den Mythos, den sie abgeschafft hat, durch wissenschaftliche Rationalität, auch in seiner Funktion zu ersetzen, nämlich eine Frage, die unabweisbar ist zu beantworten. Ich würde die universelle Funktion des Mythos so deuten, dass er für jeden, für jede Lebenspraxis, die konkret ist, beantworten muss, die Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir, wer sind wir im Hier und Jetzt? Und keine Theorie, weil sie ja den Anspruch sozusagen auf Allgemeingültigkeit stellen muss, kann diese Frage für irgendjemand beantworten, denn die Antwort muss unverwechselbar nur für den Fragesteller gelten und für niemand anders. Und genau dieses nicht einlösbare, von theoretisch nicht einlösbare, wäre gewissermaßen die unverzichtbare Funktion des Mythos nach wie vor, sodass das moderne Subjekt gewissermaßen vor das Dilemma gestellt ist, dass es einerseits diesen Mythos der Funktion nach weiterhin, dieses Mythos weiterhin bedarf, andererseits sozusagen in der Verpflichtung auf wissenschaftliche Rationalität ihn nicht mehr erhoffen kann. Meine Frage also ist, das würde diese Konstruktion noch ihren Begriff der metaphysischen Bedürftigkeit treffen, dann würde ich gerne doch anmerken, dass die Diskussion, die alte Diskussion darüber, also wie sie Adorno, wenn ich das so als jüngerer Mensch sagen darf, noch geführt hat, gewissermaßen zu sehr noch am Begriff des Bedürfnisses in dem, also Bedürfnis im Sinne von sozusagen instinktuelle Veranlagung klebt. Das ist, da lässt sich natürlich die anthropologische, die philosophische Anthropologie relativ leicht abweisen. Aber bei dem, was ich versucht habe hier zu treffen, also das, was gewissermaßen sich aus der Konstitution der Lebenspraxis oder der Subjektivität als solches ergibt, da ist das so einfach nicht mehr sozusagen abzuweisen, solche Konstruktionen. Und meine Frage also ist, könnten Sie sich nicht vorstellen, dass wir heute im Unterschied zu Adorno dieses alles in Begriffen der Erfahrungswissenschaft, ohne auf Philosophie rekurrieren zu müssen, ohne Rest formulieren und einlösen können? Ja, vielen Dank, Herr Übermann. Zunächst mal vollkommen d'accord, was den ersten Hauptteil Ihrer Einlassung betrifft. Genauso ist das zu sehen und zu meinen, hätte ich es auch dargestellt, sodass also, wenn Sie meinen konnten, ich hätte es vielleicht doch nicht so erfasst, so wie Sie es jetzt noch einmal gefasst haben. Es liegen muss an der Panne der technischen Vermittlung und deswegen bitte ich dann um Entschuldigung. Nein, es ist also erstens hat Adorno immer darauf bestanden, dass er in allen Dingen, die er in der Reflexion, im Denken, im ernsten Denken angeht, im Durchdenken angeht, dass er da Philosoph sei. Das hat er immer wieder, ob ich nun über Musik philosophiere oder ob ich über gesellschaftliche Probleme philosophiere oder über metaphysische oder psychologische Probleme philosophiere. Immer ist der Anspruch, dass dieses Denken, das da agiert, philosophisches Denken sei. Also das ist das erstmal das eine. Und nun kommt aber ein entscheidender Punkt, ist ja der, dass diese Philosophie eine der Erfahrungen in diesem ganz gewichtigen Sinne sein muss. Oder, nicht, Sie haben ja also geradezu die Formulierung vorgeschlagen, womit er wahrscheinlich nicht uneinverstanden gewesen wäre, dass es sich sozusagen das Erfahrungselement dessen an einer Erfahrungsphilosophie so sehr geltend macht, dass man eigentlich den Begriff Philosophie streichen könne und sagen könne, die Erfahrung selbst ist diese Instanz, ist diese Institution, die garantiert, dass das Denken, das ich als diese Institution oder in dieser Institution aktiviere und nütze und benütze, dass dieses Denken selber bereits ein Modus der Erfahrung ist, ein Modus der Erfahrung ist, und dass also Erfahrung dann in dem Sinne immer noch philosophisch sein kann, als es die Erfahrung ist, ob sie nun im Bewusstsein dessen, dass ich überhaupt ernsthaft über die Dinge nachdenke, oder nicht im Bewusstsein, dass ich ernsthaft über die Dinge als Forscher, bin ich ja auch intensiv in den Sachen drin und bei den Sachen, nicht? Und höre es, mache alle Anstrengungen, sozusagen die Sprache der Sachen vernehmen zu können, um den Sachen in ihrer Empirizität gerecht zu werden. Mit anderen Worten, also es lässt sich der Begriff dessen, was Adorno das Denken nennt, als konstitutiv überhaupt für Philosophie, dass das ernsthafte Denken nennt, als konstitutiv für das Philosophische, dann eben genau auch in der Weise interpretieren, ohne dass man der Sache Zwang antäte, dass es sich dieses Denken eben genau auch erfassen lässt und darstellen kann als ein besonders präpariertes Instrumentarium des Zuhörens zu dem, was ist, das auf den eigenen Namen der Sachen, der empirischen Sachen selber zu hören, wie er lauten möge. Also, dass mit den Ohren gedacht werden muss, wie er etwa mal an einer berühmten Stelle sagt, womit er sozusagen die Erfahrung, die musikalische Erfahrung, eben genau als deckungsgleich mit dem Begriff des philosophischen Erfahrens brauchen lässt, anwenden lässt. Nicht? Also vollkommen d'accord. Nur noch eine winzige Sache, was nämlich sehr, sehr schön ist herausgekommen in Ihrer Einlassung, dass also dieses Auflösen des Charakters von Philosophie, also dieses Insistieren darauf, dass Philosophie eben nur Philosophie und Philosophie dann ist, wenn es also dieses Erfahrungsmoment mindestens nicht in diesem dominierenden Sinne irgendwie in sich selber enthält, wie Sie es dargestellt haben, wie ich es eben nochmal versucht habe, auch einzuholen, in der Zustimmung zu dem, was Sie gesagt haben, dass also dass dem philosophischen immanente Erfahrungsmoment nicht so dominant sein kann, dass man verstehen kann, dass wiederum die Philosophie darauf besteht, sie sei nur dann Philosophie und decke also dann den Begriff der Erfahrung, also des Erfahrens des Empirischen mit, wenn sozusagen das philosophische Denken die Art ist, wie man philosophisch Erfahrung macht. Also denken Sie zum Beispiel an die noch in der Husserlschen Phänomenologie lebende Intention, ich erfahre die Wesenheiten, reine A priorität, nicht? Also die Wesensschau zum Beispiel, das ist ja dieses seltsame pseudokonkrete Erfahrungselement, das sich hier pointiert. Ich kann also wirklich die Wesenheiten, die geistigen Wesenheiten schauen, beschreiben, beobachten. Ich kann mit ihnen Experimente anstellen, um herauszubekommen, wie das nun eigentlich sich verhält mit diesen geistigen Wesenheiten. Das heißt, ich kann in diesem Sinne durchaus auch Erfahrungsphilosoph sein, nicht? Aber das wäre nun genau der Sinn, der den Erfahrungsbegriff als immanent dem des ernsthaften Philosophierens geltend machte, zu Unrecht geltend machte, in dem weiten Sinn, dass also die Erfahrung hier gleichbedeutend sein könne mit dem ernsthaften Denken, mit dem insistierenden Denken. Nicht? Aber noch viel schöner und viel treffender ist eigentlich die Argumentation, und deren hat sich Adorno genau an einer solchen Stelle bedient. Sie haben also gefragt nach der Ersetzbarkeit wirklich ernster gesellschaftlicher Forschung, soziologischer Forschung, auch Naturforschung, Geschichtsforschung, deren Ernsthaftigkeit in nichts nachsteht dem, was in der Philosophie das strenge Denken heißt, ernsthafte Denken heißt, indem er darauf hingewiesen hat, dass es in der Lage, die nun wirklich ist und die rechtfertigt, so zu sprechen von der Philosophie in ihrem Verhältnis zur Erfahrung und von der Erfahrung so zu sprechen, wie sie steht momentan in der Konstellation zur Philosophie und zu denken, dass man einfach darauf verweist, dass es um das Allereinfachste eigentlich geht in Bezug auf die Bedürftigkeit, die Bedürfnisse der Menschen. Also die schlichte Tatsache, dass es inzwischen überhaupt gar kein Metaphysikum oder Utopikum mehr ist in diesem prinzipiellen Sinne, wie die Konstitution, die Konditionsthese annimmt, dass alle Möglichkeiten vorhanden sind in dieser Welt, um den elementaren Hunger, also den grassierenden Hunger, den vor unseren Augen grassierenden Hunger zu stillen und zu befriedigen, und zwar auf eine viel längere Dauer, als man überhaupt nur wagen könnte anzunehmen, also für die Dauer einer Gesellschaft, die den Namen einer menschenwürdigen Gesellschaft verdient. Dass es um die einfachsten Dinge eigentlich dabei geht, also dass das Empirische in diesem Sinne mit dem Metaphysikum, also mit dem, was das Bedürfnis verlangt und was philosophisch begründet werden kann und gar nicht begründet zu werden verbraucht, gebraucht, weil es das Allereinfachste ist, nämlich die Tatsache, dass das menschliche Bedürfnis nach Nahrung auf die verhängnisvollste, die schmählichste, die sträflichste Art und Weise von Menschenwesen eigentlich traktiert wird. Nicht? Das heißt, man müsste annehmen, dass die Solidarität unter Menschen als Menschen, als Menschenbrüder, als Menschenschwestern, es einfach ausschlösse, dass die Menschen vor ihren Augen tagtäglich so und so viele andere Menschen kalt, mitleidlos, unberührt verhungern lassen. Vielleicht sogar auch als Kalkül verhungern lassen, weil dadurch die Preise besser zu halten sind und was weiß ich, der Nahrungsmittel zu halten und was weiß ich, was da alles noch mitspielen mag. Nicht? Also nur die einfachsten Dinge, das Elementarste in den Bedürfnissen zu befriedigen, also dieses Moment, dieses empirische Moment, dieses also nun wirklich drastische Erfahrungselement und Moment zeigt, dass selbstverständlich auch dann die Analyse, die soziologische Analyse der Verhältnisse, unter denen so etwas möglich ist, oder sowas überhaupt in Gang kommen kann, wie dieses kalte Reagieren auf diese Situation, die ganz andere Affekte erforderten, um diese Situation abzustellen, dass diese Interpretation der Erfüllung und des Anspruchs auf Erfüllung von solchen Bedürfnissen keineswegs dann mehr in dem metaphysisch-philosophisch strikten Sinne überhaupt begriffen und gehandhabt werden kann oder braucht, wie es erst einmal den Anschein hat, wenn man das Ganze sich klar macht vom metaphysischen Bedürfnis aus, sondern wenn man eben weiß, dass es klar werden kann, dieses Problem, wenn man sich deutlich macht, was dann wirklich die gesellschaftliche Analyse beitragen kann und bedeuten kann, dieses im noch im elementarsten Bedürfnis bedurfte und gewünschte in den Zustand großer Potentialität, Möglichkeit, in den der Aktualität zu überführen. Also vollkommen d'accord, nicht? Gut. Wir machen Wir haben hoffentlich alle diesen Flyer bekommen oder sich den genommen. Wir machen nach der Mittagspause um 14 Uhr.